Die Träumenden. Ich weiß nicht, was das Universum zu bedeuten hat, aber ich habe so eine ungefähre Ahnung. Sie ja vielleicht auch. Oder auch nicht. Aber so viel kann ich verraten. Hüten Sie sich vor Träumen. Träume sind gefährlich. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe 2 Einsätze in Vietnam durchgestanden. Im Juni 71 wurde ich ausgeflogen. Als ich in New York aus dem Flugzeug stieg, hat mich niemand angespuckt oder Babymörder genannt. Bedankt hat sich selbstverständlich auch keiner, wohl zum Ausgleich. Wie dem auch sei, die Geschichte hier, Lebenserinnerung, Beichte, hat eigentlich mit Nam nichts zu tun. Andererseits aber doch, irgendwie schon. Wäre ich nicht 26 Monate lang durch den Dschungel gekrochen, hätte ich Elgin vielleicht aufzuhalten versucht, als wir die Zähne sahen, wenn auch höchstwahrscheinlich ohne Erfolg. Der Privatgelehrte wollte es bis zum Ende durchziehen, und das ist ihm ja auf gewisse Weise auch gelungen. Aber wenigstens ich hätte mich aus dem Staub machen können. Habe ich aber nicht. Der junge Mann, der aus Vietnam zurückkehrte, war nämlich nicht mehr derselbe junge Mann, den sie dorthin geschickt hatten. Ich hatte keinerlei Emotionen, nur noch eine Leere in mir. Deshalb fühle ich mich nicht dafür verantwortlich, was passiert ist. Es ist eben passiert. Er hätte so oder so weitergemacht. Aber ich bin geblieben, selbst da, wo wir die Grenze zum Wahnsinn überschritten. Wahrscheinlich wollte ich mich wachrütteln, wieder etwas empfinden, und das ist mir wohl auch gelungen. Ich kehrte also nach Maine zurück und blieb eine Weile bei meiner Mutter in Skowhegan. Bei ihr lief es ganz gut. Sie war stellvertretende Geschäftsleiterin von George's Bananenbude. Das klingt wie ein kleiner Obststand, ist aber ein richtiger Lebensmittelladen. »Ich hätte mich verändert«, sagte sie. »Ich weiß«, sagte ich. Sie fragte mich, was ich jetzt arbeiten wollte. »In Portland würde ich schon etwas finden«, sagte ich, »und dass ich das machen würde, was ich von Sissy gelernt hätte.« »Das klingt doch gut«, sagte sie, und ich glaube, sie war froh, mich wieder los zu sein. Ich glaube, ich war ihr ein bisschen unheimlich. Einmal fragte ich sie, ob sie meinen Vater oder meinen Stiefvater vermissen würde. »Meinen Vater schon«, sagte sie, »Lester dagegen könnte bleiben, wo der Pfeffer wächst.« Ich kaufte mir ein gebrauchtes Auto, fuhr damit nach Portland und bewarb mich bei einer Zeitarbeitsfirma namens Tempo. Die Frau, die meine Bewerbung entgegennahm, hieß Mrs. Frobisher. »Hier steht nirgends, welche Stenografieschule Sie besucht haben«, sagte sie. »Gar keine.« »Wie bitte?« »Ich habe keine Schule besucht.« »Junger Mann, darf ich Sie darauf hinweisen, dass unsere Firma qualifizierten Ersatz für erkrankte oder aus dem Beruf ausgeschiedene Stenografen anbietet? Einige unserer Mitarbeiter sind am Bundesbezirksgericht tätig.« »Versuchen Sie es doch mal mit mir«, sagte ich. »Beherrschen Sie Greg?« »Ja, meine Schwester hat es mir beigebracht. Ich habe ihr bei den Hausaufgaben geholfen und irgendwann war ich besser als sie.« »Und wo arbeitet Ihre Schwester?« »Sie ist tot.« »Oh, das tut mir leid.« Mrs. Frobisher klang nicht so, als würde es ihr leid tun, aber da konnte ich ihr keinen Vorwurf machen. Man hat schließlich mit den eigenen Tragödien schon genug am Hals, da braucht man nicht auch noch die anderer Leute. »Wie viele Wörter pro Minute?« 180. Sie lächelte. »Tatsächlich?« »Tatsächlich.« »Das bezweifle ich.« Als ich nichts darauf antwortete, gab sie mir einen Schreibblock und einen Eberhard-Faber-Bleistift Stärke HB. 180 würde ich ja zu gerne mal mit eigenen Augen sehen. Ich bin gespannt.« Ich schlug den Block auf. Dabei erinnerte ich mich daran, wie ich mit Sissy in ihrem Zimmer gesessen hatte, sie im Lichtkegel der Schreibtischlampe, ich auf dem Bett. »Ich wäre besser als sie«, hatte sie gesagt. »Ich wäre ein Naturtalent.« Und da hatte sie recht. Ich lernte es ebenso schnell wie die vietnamesische Sprache, sowohl den Dialekt der Thai als auch den der Muong. Das war keine Fertigkeit, sondern eine Gabe. Die Wörter verwandelten sich vor meinen Augen in die Bögen und Schwünge des Steno-Alphabets, in dicke und dünne Striche oder Kringel, die im Gleichschritt durch mein Gehirn marschierten. Wenn man mich fragt, wie das für mich war, würde ich sagen, manchmal angenehm. So wie man das Atmen gelegentlich als angenehm empfindet, es die meiste Zeit aber einfach nur tut. Bereit? Allzeit bereit. Na, sehen wir mal. Und dann ganz schnell, die Art der Gnade weiß von keinem Zwang, sie träufelt wie des Himmels milder Regen zur Erde unter ihr, da könnte ja jeder Dahergelaufene kommen und behaupten, dass er 180 Wörter schafft. Zwiefach gesegnet ist sowohl der, der gibt, als der, der nimmt. Können Sie wiederholen, was ich gerade gesagt habe? Ich wiederholte es, ohne Sie darauf hinzuweisen, dass sie im letzten Teil von Portias Rede etwas durcheinandergebracht hatte. Sie sah mich ein paar Sekunden lang bloß an und sagte dann, »Mich laust der Affe.«